I'll take the highway to Mel, because without her is hell. I'll take the highway, because time flows away. I'll take the highway to Mel, because without her is hell. I'll take the highway, because time flows away. Noch ein Schluck von dem Wasser, ein Schluck vom Vitel. Bevor ich mit dir reden kann, take the highway to Seamail. Ich melde mich, telefonisch, schreib eine E-Mail. Ich bin heterosex und mehr keine Sous-Vimail. Ich taumel in Traumel, Nino, ja. Melancholisch im Bann von ihrem Zauber. Das Universum ist komplett, sie ist melominal. Der Kral, ich bin voll mit Meldorphinen, fantastisch, das Meldal. In Moskau regiert Kremel und rein will zurück nach Melmark. Die Melodie ist für sie, ich will, dass jeder Mensch Mel mag. Ich schmelze wie Urmel aus dem Eis, je Melfahrt. Wunder, Rapunzmel, lass deine Haare herunter. I'll take the highway to Mel, because without her is hell. I'll take the highway, because time flows away. I'll take the highway to Mel, because without her is hell. I'll take the highway, because time flows away. Away.